Frag meine Leute, bin immer noch für alle da. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich acker. Seit Jahren kämpfe, ich kämpfe, als wäre ich Soldat. All die Hunde, die Ratten und Schlangen, ich lasse sie hinter mir. Auf der Autobahn gebe ich jetzt Gas, ich lasse sie hinter mir. Ist scheiße. Ja. Das Einzige, was sich verändert hat, Bro, ist mein Kontostand. Das Einzige, was sich verändert hat, Bro, ist mein Kontostand. Das Einzige, was sich verändert hat, Bro, ist mein Kontostand. Yeah. All die Hunde, die Ratten und Schlangen, ich lasse sie hinter mir. Auf der Autobahn gebe ich jetzt Gas, ich lasse sie hinter mir. Frag meine Hut, ich bin immer noch da seit Jahren. Sie haten Erfolg, denn sie können Erfolg nicht ertragen. Die Bitches, sie kleben am Arsch und tun so, als würden sie mich kennen, ja. Ja, die Bitches wollen, dass ich sie bange, ja. Denn ich fahre im Porsche Cayenne, ja. Ich bin immer noch Gang, ja. Lebe immer noch für den Moment, ja. Zu viel Drogen, ja, Kurt Cobain, ja. Zu viel Stress, nein, ich kann nicht mehr pennen, ja. Ihr habt keinen Rückgrat, die Ratten, ja. Bewegen sich in meinem Schatten. Kopieren jetzt das, was ich mache. Verkauft eure Seele, aber keine Platten, ja. Ich lass mich von dem Bösen nicht mehr leiten, nein. Ja. Das Einzige, was sich verändert hat, Bro, ist mein Kontostand. Das Einzige, was sich verändert hat, Bro, ist mein Kontostand. Ja. Das Einzige, was sich verändert hat, Bro, ist mein Kontostand. Ja. All die Hunde, die Ratten und Schlangen, ich lasse sie hinter mir. Auf der Autobahn gebe ich jetzt Gas, ich lasse sie hinter mir. Weil die Schlüssel sind wieder am Neiden. Weil sie sehen, was wir essen, ja. Weil sie sehen, was wir trinken und wie wir uns kleiden. Ja. Stay high, paar Angels. Ja, wir ackern nur anstatt zu haten. Zu viel Kohle auf der Bank, ja. Glaub mir, es dauert nicht lang, ja. All die Ratten und Schlangen, ja. Schon sieht man euch alle zusammen, ja. Ich dachte, ihr wärt nicht so dumm. Lasst euch nicht mehr an mich ran, ja. Ja, sie machen sich krumm, ja. Wie der Glöckner von Notre Dame, ja. Ich lass mich von dem Bösen nicht mehr leiten, nein. Das Einzige, was sich verändert hat, Bro, ist mein Kontostand. Yeah. Das Einzige, was sich verändert hat, Bro, ist mein Kontostand. Yeah. Das Einzige, was sich verändert hat, Bro, ist mein Kontostand. Yeah. All die Hunde, die Ratten und Schlangen, ich lasse sie hinter mir. Yeah. Auf der Autobahn gebe ich jetzt Gas, ich lasse sie hinter mir.